Aus der Offenbarung, Kapitel 2, die Verse 12 bis 17. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Pergamon, der, dem das scharfe, beidseitig geschliffene Schwert zur Verfügung steht, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, dass dort, wo du wohnst, der Thron des Satans steht. Und trotzdem hältst du am Bekenntnis zu mir fest. Du hast deinen Glauben an mich nicht verleugnet. Auch damals nicht, als in eurer Stadt, dieser Hochburg des Satans, mein treuer Zeuge Antipas, getötet wurde. Doch einen Vorwurf kann ich dir nicht ersparen. Du duldest in deiner Mitte Anhänger der Lehre Bileams. Bileam hatte Balak den Rat gegeben, die Israeliten zum Essen von Opferfleisch, das den Götzen geweiht war, und zu sexueller Zügellosigkeit zu verführen und sie dadurch zu Fall zu bringen. Auch bei dir gibt es Leute wie Bileam. Es sind die Anhänger der Lehre der Nikolaiten. Darum sage ich dir, kehre um. Wenn du nicht umkehrst, werde ich nicht zögern, mich gegen dich zu wenden und mit dem Schwert, das aus meinem Mund kommt, gegen diese Leute Krieg zu führen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich von dem Manna zu essen geben, das jetzt noch verborgen ist. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben, in den ein neuer Name eingraviert ist, den niemand kennt, außer dem, der ihn bekommt. So, es ist nur noch eine Woche bis Ostern. Und da haben wir wirklich allen Grund, uns zu freuen. Weil an Ostern, wie auch das ganze Jahr, aber da in besonderer Weise, feiern wir, dass Jesus Christus den Tod besiegt hat, dass Jesus Christus auferstanden ist von den Toten und dass Jesus Christus stellvertretend für alle, die gestorben sind, die an Jesus Christus persönlich glauben. Das heißt, den ganzen Mist deines und meines Lebens, wenn du auf Jesus Christus vertraust und an ihn glaubst, ist wirklich komplett vergeben. Und das heißt, es ist nur noch eine Woche jetzt bis zu diesem tollen Osterfest. Schön, dass Gott das jetzt auch schenkt, dass es langsam milder wird und die Sonne rauskommt. Und ich denke, der Frühling kommt jetzt. Und wir haben ganz bewusst entschieden, dass wir in dieser Osterzeit, dass wir uns da 7 Briefe von Jesus anschauen. 7 Briefe von Jesus im letzten Buch der Bibel mit dem Titel Offenbarung. Und die Offenbarung ist ein Buch, in dem Christen, Menschen, die an Jesus Christus glauben, ja wirklich ermutigt werden, auch in schweren Zeiten auf Jesus Christus zu schauen und ihm zu vertrauen, wo sie auch angespornt werden, wirklich diesen Lauf des Glaubens wirklich zur Ehre Gottes zu rennen, aber auch ein Buch, in dem Gott, in dem Jesus immer wieder auch den Christen sagt, schaut mal, das oder jenes ist nicht gut, das gefällt mir nicht, da ist wirklich Lebensveränderung notwendig, da ist Buße und Umkehr notwendig. Und wir schauen uns heute Morgen den Brief an von Jesus an die Gemeinde in Pergamon. Und ihr seht hier eine Landkarte, und zwar, das ist praktisch die heutige Türkei. Und ganz oben hier ist dann Pergamon, also relativ weit an der Westküste der heutigen Türkei. Und an diese Gemeinde hat Jesus einen Brief geschrieben durch seinen Diener Johannes. Und wir schauen uns 2 Hauptpunkte an. Erstens, und das ist der gute Punkt, wo Jesus sagt, das ist wirklich gut bei euch in der Gemeinde, in eurem Leben. Der erste Punkt, du hältst am Bekenntnis zu Jesus fest, Vers 13. Du hältst am Bekenntnis zu Jesus fest, das ist wirklich sehr, sehr gut. Aber jetzt kommt der zweite Hauptpunkt, das, wo Jesus an ihnen arbeiten will und muss. Und das ist, dass er sagt im Vers 14, du duldest die Lehre von Bileam in deiner Mitte. Und ich weiß, das wird jetzt wahrscheinlich einigen nichts sagen, was soll das heißen, die Lehre von Bileam. Du duldest die Lehre von Bileam, das werden wir uns nachher im Detail anschauen. Ich greife schon mal ein bisschen vorweg, man kann auch sagen, du duldest in deiner Mitte, in der Gemeinde Dinge, die Gott nicht gefallen, die nicht gottverherrlichend sind. Also zunächst mal zum ersten Punkt, du hältst am Bekenntnis zu mir, zu Jesus Christus fest. Und da lese ich nochmals den Vers 12, weil das ist so der Einstieg in diesen Brief. Da heißt es, schreibe an den Engel der Gemeinde in Pergamon. Wir hatten das gesehen am Ende vom Kapitel 1, da wird gesagt, es gibt jetzt mal hier diese sieben Gemeinden, da werden sieben Briefe, jeweils ein Brief an eine Gemeinde geschrieben. Und da wird auch gesagt, jede Gemeinde hat einen Engel. Das kann sein, dass es ein wirklicher Engel ist oder manche denken, es war einfach der Pastor, der die geistliche Verantwortung hatte für die Gemeinde. Aber auf jeden Fall sagt hier Jesus durch Johannes, schreibe an den Engel der Gemeinde in Pergamon, der dem das scharfe, beidseitig geschliffene Schwert zur Verfügung steht, lässt der Gemeinde sagen. Und wir wissen, das ist Jesus Christus. Jesus Christus hat der Gemeinde jetzt in Pergamon etwas zu sagen, aber er hat natürlich auch dir und mir heute Morgen etwas zu sagen, weil es ist ja das Wort Gottes, die Bibel, das wirklich relevant ist für alle Zeiten und für alle Kulturen. Nochmals zum Hintergrund vom Buch der Offenbarung. Das ist, wie gesagt, das letzte Buch in der Bibel, wurde geschrieben so ungefähr am Ende des ersten Jahrhunderts. Und durch Johannes, und das war eine Zeit, in der es schon systematische Verfolgung gegen Christen gegeben hat. Sprich, es sind Christen tatsächlich, einfach nur weil sie an Jesus geglaubt haben, getötet worden für ihren Glauben. Und hier wird jetzt geschrieben von dieser Stadt, dieser Gemeinde in Pergamon. Pergamon war mal die Hauptstadt in der Provinz Asien gewesen. Und in Pergamon gab es unter anderem einen großen Tempel für den römischen Kaiser. Und der römische Kaiser, der war damals nicht nur jemand, der ein großes Ego hatte und wollte, dass man ihn entsprechend verehrt, sondern der war praktisch so hinübergeschritten und hat gesagt, wisst ihr was, ich bin sogar Gott. Ich will wirklich als Gottheit verehrt und angebetet werden. Für diesen römischen Kaiser im Römischen Reich in Pergamon hat es einen großen Tempel gegeben. Und es gab auch einen großen Tempel für einen Gott, der speziell für Heilung sorgen sollte. Der hatte interessanterweise das Symbol einer Schlange. Und wenn du jetzt ganz am Anfang der Bibel denkst, so wird uns der Teufel, der Widersacher Gottes, zunächst mal symbolisch als eine Schlange beschrieben. Und wie gesagt, da gab es auch einen Tempel, nicht nur für den römischen Kaiser, der als Gottheit angebetet werden wollte, sondern auch für diesen komischen, falschen Gott für Heilung. Und es gab einen riesigen Altar für den Zeus. Und das ist mit dem Grund, wenn man das dann weiterliest hier im Text, das sind ja relativ harte Worte von Jesus, dass er sagt, im Vers 13, ich weiß, dass dort, wo du wohnst, der Thron des Satans steht. Wow, das ist eine kräftige Aussage. Und dann ein bisschen später sagt er, auch damals nicht als in eurer Stadt dieser Hochburg des Satans. Das heißt, da gab es wirklich viel geistliche Widerstände in dieser Stadt. Und das ist wirklich eine Realität. Es gibt Orte in dieser Welt, wo man merkt, das Evangelium hat schon mehr Fuß gefasst, wo wirklich geistlich auch mehr Aufbrüche da sind, mehr im Wirken sind, wo wirklich auch Gott viel Gnade, Gunst schenkt und so weiter. Und es gibt auch Orte in dieser Welt, die geistlich wirklich schwerer sind. Das kann man teilweise spüren, auch wenn man predigt als Pastor und so weiter. Das ist ganz interessant, aber auf jeden Fall hier in Pergamon, das war ein Ort gewesen, wo Jesus sagt, wo der Thron Satan steht, in dieser Hochburg des Satan. Und jetzt lobt er die Gemeinde und sagt, hey, das ist sehr gut bei euch, obwohl hier so viel geistlicher Widerstand da ist, bekennt ihr euch klar zu mir, Jesus Christus. Ihr haltet wirklich inmitten von diesem ganzen Gegenstand, ganzen Gegenwind, haltet ihr wirklich fest an mir, an Jesus Christus. Und er sagt dann auch, ihr habt es ja selber schon erlebt am Vers 13, diese Hochburg des Satans als mein treuer Zeuge Antipas getötet wurde. Ein Nachfolger von Christus, der getötet wurde dort von der Gemeinde her, nur wegen seinem Glauben an Christus. Und trotzdem sind diese Christen hingestanden und haben sich nicht weggeduckt, sondern sie haben klar gesagt, jawohl, ich glaube an diesen Gott Jesus Christus. Er ist Gott. Und die haben auch den Namen Jesus benutzt. Das ist auch immer sehr wichtig. Manchmal sprechen Leute einfach nur geistlich, spirituell und dann vielleicht von irgendeiner Gottheit. Nein, sie sind hingestanden für, was die Bibel sagt, den einzigen echten, lebendigen Gott Jesus Christus, haben das wirklich mit Namen auch gesagt. Und ich weiß, es gibt immer wieder Leute, die sagen, es reicht doch, wenn wir einfach den Glauben leben. Und es ist natürlich gut, wir sollen den Glauben leben, gar keine Frage. Das soll authentisch sein, das soll echt sein, das soll Gott verherrlichen. Man soll das sehen, dass jemand Christ ist, gar keine Frage. Aber das alleine zu tun, ohne auch wirklich den Namen Jesus zu bezeugen, ist nicht ausreichend. Es ist sehr wichtig, Gott sei Dank hat uns Gott die Bibel gegeben, in der ganz klar geschrieben und beschrieben wird, wer Jesus Christus ist, dass es ihn gibt und warum du und ich ihn brauchen und dass letzten Endes wirklich dieser Mist in unserem Leben wirklich nur durch Jesus Christus und durch sein Blut wirklich bereinigt werden kann und dass du und ich ewiges Leben nur durch eine persönliche Beziehung nicht mit irgendjemand haben können, sondern nur eben durch eine Beziehung mit Jesus Christus. Und so ist es auch nicht überraschend, dass zum Beispiel im Matthäusevangelium im Kapitel 10 Jesus sagt, wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Das sind wiederum klare Worte, die Jesus sagt. Er sagt, es ist gut, es ist wichtig, es ist zwingend erforderlich, Jesus Christus zu bekennen. Und die Bibel spricht auch davon, dass am Ende der Zeit alle Menschen vor Jesus Christus stehen werden, dass er der Richter ist, ganz am Ende, der wirklich für perfekte Gerechtigkeit sorgen wird. Und ich sage dir, an diesem Tag willst du, dass Jesus Christus sich zu dir bekennt. Wenn du an diesem Tag dastehst vor Jesus Christus und er bekennt sich nicht zu dir, dann ist es die Tragödie deines Lebens, dass alles andere, was du denkst, was groß und wichtig ist, also aber so klein. An diesem Tag ist es zentral, dass Jesus Christus als der Richter vor seinem Vater steht und sagt, jawohl, ich kenne ihn oder sie mit Namen. Er oder sie ist ein Kind Gottes. Und so sagt Jesus hier nicht überraschenderweise zu dieser Gemeinde in Pergamon, das ist so gut, dass trotz diesem ganzen Widerstand, der Antipas wurde sogar getötet, und trotzdem bekennt ihr euch klar zu mir, aber jetzt kommt der zweite Hauptpunkt, das, was noch schlecht ist, wo Gott wirklich noch arbeiten, Veränderung schenken muss. Er sagt dann, aber ihr duldet in eurer Mitte die Lehre Biliams. Die Lehre Biliams, lass uns schauen in den Vers 14, da heißt es, doch einen Vorwurf kann ich dir nicht ersparen, sagt Jesus zu der Gemeinde in Pergamon. Du duldest in deiner Mitte Anhänger der Lehre Biliams. Gut, das wird wahrscheinlich jetzt nicht jeder wissen, was die Lehre Biliams ist. Das kommt aus dem Alten Testament. Das vierte Buch der Bibel heißt entweder Numeri oder das vierte Buch Mose, so relativ am Anfang der Bibel. Da wird in Kapitel 23 und 24 geschrieben von einem König mit dem Namen Balak. Der Balak war der König der Moabiter und die Moabiter waren die Feinde von den Israeliten. Und die Moabiter zu der Zeit, die hatten wirklich Angst vor den Israeliten. Und der Balak hat sich gedacht, okay, was kann ich dann machen? Sieht nicht gut für uns aus. Und er hat den Biliam gekannt. Er wusste von dem Biliam, der Biliam war ein heidnischer Seher und Wahrsager. Und hat er beschlossen, okay, ich rufe den Biliam und sage, er soll zu mir kommen und er soll Israel verfluchen. Und es wird denen irgendwie schaden. Und dann, letzten Endes, ist der Biliam tatsächlich gekommen. Und der Biliam hat aber dann die Israeliten Kapitel 23, 24, viertes Buch Mose, er hat sie nicht verflucht, sondern er hat sie letzten Endes sogar gesegnet. Und warum hat er das gemacht? Weil Gott so klar gesprochen hat und gesagt hat, hey, du kannst hier Israel nicht verfluchen, sie sind mein auserwähltes Volk, das ich liebe. Ich liebe die Israeliten, verfluche nicht die Israeliten, du sollst sie segnen. Und dann geht er wieder und dann kommt etwas ganz Erstaunliches. In Kapitel 31, und man sieht es dann auch später in Kapitel 25 vom vierten Buch Mose, da lesen wir dann aber, dass dieser Bileam, dieser Schlawiner, dass er dann dem Balak den Rat gegeben hat. Und ich lese mal aus dem vierten Buch Mose 31 und wir schauen es uns auch hier im Text nochmal an. Da heißt es, viertes Buch Mose 31, und Mose wurde zornig über die Hauptleute des Heeres, die Hauptleute über 1000 und über 100, die aus dem Feldzug kamen und sprach zu ihnen, warum habt ihr alle Frauen leben lassen? Sie haben nicht diese, die Israeliten durch Bileams Rat abwendig gemacht, beziehungsweise verführt, dass sie sich versündigten am Herrn durch den Baal Peor, einen falschen Gott, einen Götzen, sodass der Gemeinde des Herrn eine Plage widerfuhr. Das heißt, wir erfahren hier in etwas später im Kapitel 31, dass der Bileam dann gesagt hat, es gibt aber eine andere Möglichkeit, wie du wirklich die Israeliten zu Fall bringen kannst, wie du sie schaden kannst. Und er hat einen sehr üblen, einen schlechten Rat gegeben. Wir haben das auch in unserem Text im Vers 14. Du duldest in deiner Mitte Anhänger der Lehre Bileams. Bileam hatte Balak, gerade diesem König der Moabiter, den Rat gegeben, die Israeliten zum Essen von Opferfleisch, das den Götzen geweiht war, und zu sexueller Zügellosigkeit zu verführen und sie dadurch zu Fall zu bringen. Und wir sehen das auch direkt nachdem, wie gesagt, Bileam dann fertig war, aber er dann diesen üblen Rat gegeben hat, lesen wir dann im Kapitel 25 von 4. Buch Mose, Verse 1 und 2, das Folgende, wie es dann weitergegangen ist mit Israel. Und das ist auch die Warnung an dich und mich heute, genauso wie an die Gemeinde in Pergamon. Da heißt es, und Israel lagerte in Schittim. Da fing das Volk an zu huren mit den Töchtern der Moabiter. Die luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter. Und das Volk aß und betete ihre Götter an. Das heißt, dieses Volk Israel, das das auserwählte Volk Gottes war, das Gott geliebt hat, für die er alles Mögliche gemacht hat und für sie auch immer wieder gesorgt hat, die haben hier angefangen zu huren mit den Töchtern der Moabiter. Dann haben sie von diesem Fleisch gegessen, das geweiht war für falsche Götter, für Götzen. Und das Resultat war gewesen, dass sie die falschen Götter und Götzen angebetet haben, obwohl Gott, der lebendige Gott, ihnen klar gesagt hat, es gibt nur einen echten, wahren Gott und den sollt ihr lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, wirklich mit voller Hingabe. Nicht irgendwelche falschen Götter anbieten, das ist Gott. Wir hatten es neulich in einer Predigt. Gott ist jemand, der wirklich in dem Sinne auf eine geheiligte Art und Weise ohne Sünde ein eifersüchtiger, ein leidenschaftlicher Gott ist, der wirklich will, dass wir ihn zutiefst lieben. Warum? Weil er uns perfekte Liebe zeigt. Es gibt niemand in dieser Welt, der dir mehr Liebe zeigen wird, mehr echte Liebe als Jesus Christus. Gerade deswegen auch wieder Ostern, der am Kreuz sein Leben gegeben hat als Gott, der wirklich den Tod nicht verdient hat, sondern es wirklich freiwillig auf sich genommen hat, um die Rettung zu schenken. Und das heißt, was wir hier sehen ist, durch diesen Rat von Bileam an den Balak sind durch die hübschen Töchter der Moabiter die Israeliten verführt worden, mit dem Resultat, dass am Ende die sogar falsche Götter angebetet haben. Und natürlich sagt Jesus hier zu Recht in diesem Brief, das ist wirklich gut in dieser Hochburg Satans, wo der Thron des Satans steht, in diesem schwierigen Umfeld. ihr bekennt euch nach wie vor zu Jesus Christus mit Namen. Sehr gut, aber passt auf. Es gibt ein paar in eurer Gemeinde, die dulden Dinge, die dulden gewisse Lehren und dann auch letzten Endes gewisse Praktiken. Und das ist oft so ein Prozess, im Englischen sagt man so schön, eine slippery slope, so ganz langsam, Stück für Stück, mit dem Resultat, dass sie irgendwann so verführt sind, dass sie sogar, die Bibel sagt sehr kräftig, dass sie sogar huren mit den Töchtern der Moabiter und letzten Endes wirklich wegkommen von der Anbetung von dem einzigen, echten, lebendigen Gott und falsche Götter anbeten. Und man muss natürlich jetzt mal innehalten und sagen, zunächst mal ist Intimität, Sexualität einfach ein tolles Geschenk Gottes. Das ist nichts Schlechtes an und für sich. Und auch das Fleisch, selbst das Fleisch, das geweiht war für falsche Götzen, war deswegen nicht zu schlechtem Fleisch geworden. Man konnte eigentlich das Fleisch nach wie vor essen, das ist okay. Das Entscheidende, wie bei so vielen anderen Dingen, ist das, was man damit macht. Und jetzt hier im Text diese zwei Beispiele. Einmal, wie gesagt, sie haben dort gehurt mit den Töchtern der Moabiter. Das heißt, hier im Text in der neuen Genfer Übersetzung wird geschrieben, er hat den Rat gegeben, du kannst sie verführen durch sexuelle Zügellosigkeit. Martin Luther übersetzt es, so wird es meistens übersetzt mit Hurerei. Und die Bibel, und ich weiß, das ist für viele schockierend, aber die Bibel sagt immer wieder konsistent, wirklich beständig durch das ganze Wort Gottes hindurch, sagt sie, Hurerei ist einfach Intimität, Sexualität außerhalb von Ehe. Das heißt, jegliche Form von Sex vor der Ehe, auch nach der Ehe, wenn man gestorben ist oder Ehepartner ist geschieden oder was auch immer, Gott sagt, das ist Hurerei. Das ist Hurerei. Und wie gesagt, das Fleisch konnte man schon essen, aber das Problem war gewesen, was die damit gemacht haben, dass sie es dann gemacht haben in diesem Kontext mit diesen Töchtern der Moabiter und dass es letzten Endes sie weggebracht hat von dieser alleinigen Anbetung des echten Gottes und ihre Herzen zumindest geteilt war oder vielleicht sogar so weit, dass sie wirklich dann letzten Endes nur noch die falschen Götter angebetet haben. Und ich denke, das ist natürlich auch der richtig praktische, relevante Teil für uns heute. Das heißt, okay, jetzt diese Punkte mit falschen Göttern anbeten, aber auch das Thema sexuelle Reinheit, wirklich mit diesem Geschenk der Sexualität geheiligt zu leben. Das ist etwas, was Gott enorm wichtig ist, weil er weiß, wenn wir es nicht tun, dass es uns geistlich, aber auch seelisch gewaltig schadet. Und das heißt, ich habe vorhin davon gesprochen, oft ist es dann so ein gewisser Prozess, so Stück für Stück, wie man reinrutscht. Und was die Bibel uns immer wieder auch sagt, beziehungsweise Jesus durch die Bibel, ist, dass du und ich in der Gnade Gottes, auch in der Kraft des Heiligen Geistes, versuchen, weise und geheiligt zu leben. Das heißt, zu überlegen, was schaue ich mir an für Filme oder im Fernsehen. Oder du sitzt im Kino und es kommt eine Szene, wo du wirklich sagen musst, das ehrt Gott jetzt im Moment nicht. Wenn mir das passiert, was ich normalerweise in der Gnade Gottes versuche zu machen, ist, dass ich einfach dann ein paar Sekunden meine Augen schließe. Weil ich weiß, das sind Szenen, die brennen sich auch ganz schön ein in die Gedankenwelt, in die Emotionen. Und es ist gut, dann einfach die Augen zuzumachen oder noch besser vielleicht den Film gar nicht anzuschauen. Instagram ist was Tolles. Aber es gibt Fotos auf Instagram, die schaue ich mir nicht lange und auch nicht im Detail an. Warum? Weil ich weiß, das würde mich nicht heiligen. Da weiß ich, wenn da Jesus zuschaut und er ist ja voll dabei, das ist nicht etwas, wo Jesus sagt, klasse Steffen, schau das ruhig in Ruhe an, sondern das ist dann etwas, wo ich weiß, Jesus sagt, hey, das ist eigentlich nicht so gut, nicht so weise. Und ich erlebe das immer wieder in Gesprächen, weil es gibt natürlich hier in unserer Gesellschaft, Kultur, oft genau das Gegenteil. Ich erlebe in so vielen ganz ehrlichen Gesprächen mit einzelnen Leuten, dass das, was die Bibel eben hier als Sünde bezeichnet, dass das letzten Endes auch den Menschen wirklich so schadet. Wir haben ganz am Anfang der Bibel im ersten Buch Mose Kapitel 2 sagt Gott, was für ein Geschenk ich euch gebe mit der Ehe, wo ein Mann und eine Frau ein Fleisch werden, wo wirklich Sexualität genossen werden kann, gefeiert werden kann. Aber genau wenn es nicht in dem Rahmen gelebt wird, wo Menschen seelisch massiv leiden, das ist erstaunlich. Wir glauben das nicht, was da im ersten Buch Mose Kapitel 2 dasteht, dass man auch seelisch wirklich zu einem Fleisch wird und dieses immer wieder auseinandergerissen zu werden, wo ich hier in Grünwald und München von vielen Leuten höre, die sagen, es wird für mich immer schwerer, überhaupt noch eine echte, authentische Beziehung mit einem anderen eingehen zu können oder einer anderen, weil ich so tief innen drin verletzt worden bin. Und auf der anderen Seite, wenn Gott es schenkt, und ich weiß, es ist eine gewaltige Herausforderung, das ist nicht einfach von dem, was wir sprechen, aber wenn wir den Heiligen Geist, Jesus bitten zu sagen, hilf mir, wenn ich es auch nicht perfekt schaffe, aber wirklich mehr und mehr geheiligt in dem Bereich zu leben, da kommt eine Freude, eine Liebe und eine Beziehungsfähigkeit ins Leben hinein. Das ist grandios. Das ist ein großartiges Geschenk Gottes. Und ich lese euch mal eine Stelle aus dem Neuen Testament im 1. Korinther, da heißt es, Kapitel 6, lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten. Was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt er sich so unmittelbar an seinem eigenen Körper wie bei sexueller Unmoral. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch. Und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat, am Kreuz und in seiner Auferstehung und auch durch sein Leben ohne Sünde. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Und natürlich, hier sitzt keiner, der hier das perfekt gelebt hat. Hier sitzt keiner, der immer perfekt reine Gedanken hat. Aber der Punkt ist, der auch hier gilt das Evangelium, die Gospelbotschaft. Das heißt, wenn Dinge nicht gut waren, sage sie ganz ehrlich, Jesus Christus, bitte um Vergebung und dann ist es wirklich vergeben. Aber der Punkt ist der, wie leben wir denn von nun an in die Zukunft? Und da sagt Jesus, passt auf. Das, was zum Beispiel hier wird beschrieben, dann im Vers 15, als er das ein bisschen auch nochmals ausführt mit Bileam und dieser Lehre, da heißt es, auch bei dir gibt es Leute wie Bileam. Es sind die Anhänger der Lehre der Nikolaiten. Das war so eine Sekte, die im Prinzip gesagt haben, heidnische, gottlose Praktiken kann man problemlos verbinden mit dem Glauben oder der Nachfolge an Jesus Christus. Und Jesus sagt, nein. Wenn du Jesus Christus nachfolgst, dann heißt es wirklich, in sämtlichen Lebensbereichen in der Gnade Gottes, in der Kraft des Heiligen Geistes zu versuchen, Gott immer mehr die Ehre zu geben. Was ganz konkret an bestimmten Punkten auch heißt, Nein zu sagen zu ganz konkreten Sünden und in dem Sinne in der Kraft des Heiligen Geistes immer mehr auch Gott dadurch anzubeten und die Ehre zu geben. Und der zweite Punkt hier ist also neben diesem geheiligten Leben im Bereich Intimität und Sexualität ist dieser Punkt mit falsche Götter anzubeten. Und die wenigsten von uns werden zu Hause eine Buddha-Statue oder sonst was haben, die wir dann wirklich buchstäblich anbeten. Aber es ist interessant, es gibt so viele wirklich gute Sachen in dieser Welt, in diesem Leben, die aber manchmal zur Konkurrenz werden können zur Beziehung mit Jesus und zu dieser echten Hingabe. Und es sind wirklich teilweise gute Sachen. Ich gebe euch ein Beispiel, ein Handy, ein Smartphone, da kann man super Sachen damit machen, hervorragend. Aber ich merke es manchmal, wenn wir haben zwei Mädels, wenn zum Beispiel die Kleine sagt, Papa, du bist handysüchtig. Das heißt, das ist dann so ein Hoppla, wo ich merke, okay, wie benutze ich mein Handy, mein Smartphone? Da kann ich tolle Sachen damit machen, super Arbeitsinstrument soll ich auch machen, gar keine Frage. Aber trotzdem zu sagen, okay, falsche Göttergötzen, das zeigt sich konkret immer auch daran, wie viel Zeit ich für etwas benutze. Wie viel Geld ich dafür einsetze, wie ich mein Herz dranhänge, meine Emotionen. Und wenn die Tochter, die Susanna, sagt, Papa, du bist handysüchtig, dann hat sie manchmal sogar ein Stück weit recht, indem sie praktisch sagt, Steffen, Das ist ein bisschen zu viel, was du jetzt gerade mit dem Handy machst. Natürlich sollst du schnell antworten und so weiter, aber manchmal schaut man sich auch, was weiß ich, Nachrichten an und da reichen auch 5 oder 10 Minuten, da muss man nicht eine halbe Stunde lesen. Warum? Weil es auf der anderen Seite ja dann wieder fehlt. Und das sind Dinge, die sind jetzt per se nicht schlecht, ein Smartphone, aber ich soll weise sein, wie ich umgehe mit WhatsApp und Facebook und Instagram und Twitter. Und es ist mit Sicherheit etwas, was zum einen natürlich wirklich zur Ehre Gottes benutzt werden kann, aber lass uns realistisch und nicht naiv sein, das ist auch etwas, was der Teufel und der Widersacher benutzen kann, um uns teilweise geistlich auch massiv zu schwächen oder einfach auch schlichtweg die Zeit zu stehlen. Es gibt viele andere Beispiele, gesunde Ernährung. Gesunde Ernährung ist wirklich was Gutes. Aber gesunde Ernährung kann einem so wichtig werden, dass es zu einem Götzen wird, dass man zu viel Zeit darauf verwendet, wahnsinnig da reinsteigert, dass man zu viel Geld verwendet und so weiter. Letzten Endes werden wir sterben, wir werden einen Auferstehungskörper haben. Natürlich soll man gesund leben, aber es auch nicht übertreiben. Jesus Christus sagt immer wieder, hey, ich muss die Nummer 1 sein in deinem Leben. Wirklich die Anbetung, das zeigt sich auch in der Zeit, wie viel Zeit ich auch mit Jesus verbringe. Gottesdienst, in seinem Wort Bibel lesen, Gemeinschaft, Bibelkreis, Gebet und so weiter. Aber auch beim Thema Geld. Ein anderes Beispiel ist äußerliche Schönheit. Verwendest du mehr Geld auf schöne Kleider und Frisur und Kosmetik und alles Mögliche, als das, was du investierst ins Reich Gottes? Da immer wieder ganz ehrlich zu fragen, wo stehe ich in der Gefahr, dass etwas, was vielleicht per se gut ist, mir letzten Endes aber zu wichtig wird und dann ein Stück weit vielleicht ja, ein bisschen von dieser Hingabe, von dieser Liebe zu Jesus Christus ein Stück weit ein bisschen wegnimmt. Und Jesus sagt dann hier im Vers 16, darum sage ich dir. Und wie gesagt, du und ich müssen jetzt individuell überlegen, was sind die Punkte, wo ich merke, da ist mein Leben noch nicht so geheiligt, wie es sein sollte. So ist es noch nicht so, wo Jesus wirklich ganz fröhlich sagt, klasse, gut so. Und dann sagt Jesus, und da kommt ein Ausrufezeichen, ein Imperativ, er sagt, kehre um. Kehre um, wenn du nicht umkehrst, werde ich nicht zögern, mich gegen dich zu wenden und mit dem Schwert, das aus meinem Mund kommt, gegen diese Leute Krieg zu führen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich von dem Manna zu essen geben, das jetzt noch verborgen ist und so weiter. Das heißt, siegreich aus dem Kampf hervorgehen. Gott sei Dank hat Jesus Christus, deswegen auch die Freude über Ostern, er hat diesen entscheidenden Kampf bereits gehabt am Kreuz. Er hat gesiegt, er ist auferstanden. Und das ist auch das, wo du und ich auch in aller Schwäche, auch in allem Ungeheiligtsein wirklich immer wieder die liebe Gnade Gottes einfach auch aufsaugen müssen und einfach von Herzen dankbar sein müssen. Danke, Jesus, du hast den Sieg errungen. Aber dann mit diesem Sieg, den wir ganz sicher, wenn du an Jesus glaubst, wirklich im Gepäck haben, heißt es dann auch, in einem, manchmal auch in einem geistlichen Kampf zu stehen. Als Jesus Nachfolger zu leben, heißt nicht, dass alles nur einfach ist, sondern da kommen natürlich Versuchungen und Anfechtungen, Schwierigkeiten, neben viel schönen und auch Friedenszeiten und tollen Sachen, gar keine Frage. Gott liebt uns ja, aber da heißt es dann, kehr um, das heißt, wirklich immer wieder zurück zu Jesus zu sagen, Herr Jesus, hier merke ich, das ist nicht so gut oder ich rutsche gerade so ein bisschen runter und das könnte eine Richtung gehen, die nicht gut ist. Wirklich Jesus das in Gebet zu bringen und zu sagen, Herr Jesus, ich habe doch selber die Kraft gar nicht. Ich brauche den Heiligen Geist dazu, dass ich zum Beispiel mit meinem Mund geheiligt lebe. Wisst ihr, das ist ein riesiges Problem auch in Gemeinden, dass gelästert wird und alle möglichen Worte benutzt werden. Katastrophe. Da brauchen wir Jesus Christus, da müssen wir den Heiligen Geist bitten, sagen, Herr Jesus, heilige meine Zunge, dass ich nicht Leute schlecht rede, sondern dass ich meine Zunge so benutze, dass Jesus sich so richtig freut. Und wenn ich was zu kritisieren habe, dann mache ich es nur mit dieser Person direkt, nicht mit jemand anders, direkt mit dieser Person und mit aller Liebe und Demut und Hingabe. Und ich auch ganz klar sage, hey, ich bin auch ein fehlbarer Mensch, ich bin nicht perfekt. aber wir wollen uns in dem Sinne gegenseitig anspornen. Das heißt, wir hatten in den ersten Brief, hatten wir gesehen vor 2 Wochen, da ging es um, dass Jesus sagt, zurück zur ersten Liebe. Zurück zur ersten Liebe. Toll, dass du dich so großartig einsetzt und dienst, aber ich will, dass du brennst in deinem Herzen für mich, Jesus Christus. Letzten Sonntag hatte Timon gepredigt darüber, dass manchmal wir auch Leid erfahren und dann diese ewige Perspektive brauchen, diesen Blick auf Jesus Christus. Und lass uns mal real sein, wie schnell das Leben, die Zeit doch vergeht. Wie schnell das vergeht, unsere liebe Schwester Maria, sie ist jetzt schon bei Jesus. Lass uns die Zeit auskaufen und nutzen. Hier in diesem 3. Brief an die Gemeinde in Pergamon sagt Jesus Christus, toll, dass du dich klar zu Jesus und zu mir bekennst, aber ich will bitteschön auch im Alltag, dass du vorsichtig bist an gewissen Punkten, dass dein Leben immer mehr die Gnade Gottes widerspiegelt und auch die Heiligkeit, die ich, der lebendige Gott, als ein zentrales Element in meinem Charakter habe. Vater, wir danken dir für diesen Liebesbrief von Jesus. Du weißt, das ist Liebe, das ist wahre Liebe, wenn du uns sagst, hey, das und jenes ist nicht gut, das zerstört dich, das macht dich kaputt, es macht dich nicht frei, sondern es versklavt dich. Und so möchte ich dich bitten, Herr Jesus Christus, dass wir wirklich immer mehr dir, deinem Wort vertrauen. Du weißt aber auch, dass wir diesen Versuchungen in unserer eigenen Kraft gar nicht widerstehen können oder dass wir es auch nicht schaffen, nicht irgendwelche falschen Götzen zu machen. Wir brauchen so notwendig den Heiligen Geist dazu. Und so möchte ich dich bitten, dass du zunächst mal wirklich lebendigen Glauben schenkst. Wirklich lebendigen Glauben auf dich, Herr Jesus Christus. Und dann möchte ich dich bitten, dass du uns schenkst im Glauben als Nachfolger von Christus, dass wir nicht mit Sünde auch nur ein bisschen spielen, sondern dass wir voller Freude immer wieder diesen Pfad, diesen Weg der Heiligkeit wählen. Und da musst du uns zu unserem Wollen das Gelingen schenken. Darum möchten wir dich bitten. Und Vater, das ist dann wirklich Leben. Das ist Leben in der Fülle, das ist Leben in Freiheit, das ist Leben, so wie du es dir gedacht hast als der Schöpfer. Wir loben und preisen dich. Danke, dass Jesus nicht so ein Gott ist, der einfach nur so schwache Worte macht, sondern dass er kräftige Worte hat, wie mit diesem Schwert. Ein Schwert, das klar durchtrennt und schneidet auch unsere Gedanken, auf dass wir frei werden und leben. Für dich, aber auch mit einer Liebe für andere Menschen, Vater, die seinesgleichen sucht. Wir loben und preisen dich. Amen.